Die Generalin von Palico und Fräulein Malvine Borg, ihre langjährige Gesellschafterin und Freundin, kamen in das Wohnzimmer. Die Generalin setzte sich auf das Sofa, das frisch mit einem blanken, schwarz und roten Kattun bezogen war. Sie war sehr erhitzt und löste die Haubenbänder unterm Kinn. Das lila Sommerkleid knisterte leicht, die weißen Haarkuchen an den Schläfen waren verschoben und sie atmete stark. Sie schwieg eine Weile und schaute mit den ein wenig hervorstehenden hellblauen Augen kritisch im Zimmer umher. Das Zimmer war weiß getüncht, wenig schwere Möbel standen an den Wänden umher und über die Bretter des Fußbodens war Sand gestreut, der in der Abendsonne glitzerte. Es roch hier nach Kalk und Seemoos. Wellen von Eduard von Keyserling. Hörspielbearbeitung Peter Steinbach. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist. Erster Teil. Hart, das Sofa. Man kann es nicht anders verlangen. Für die Verhältnisse hier ist es doch sehr gut. Liebe Malvine, verteidigen Sie nicht alles gegen mich. Ich greife das Sofa gar nicht an. Ich sage nur, es ist hart. Das wird man doch noch dürfen. Aber es war schon schwierig genug, den Bullenkrug für die Familie zu mieten. Es sind alle da, außer dem Baron und dem Leutnant von Hamm. Werden Sie auch alle heute Abend satt werden? Ich denke ja. Da sind die Fische, die Kartoffeln, die Erdbeeren und der Junge hat sein Beefsteak. So, so, für den Jungen ist also gesorgt. Der wird es nicht leicht haben im Leben, wenn ihm immer das Beefsteak gereicht werden muss. Er ist für seine 15 Jahre so zart. Seine Schwestern dagegen, nur 2-3 Jahre älter sind. Naja, was soll ich sagen? Ach, Malvine, ich gönne es ihm doch, sein Beefsteak. Sie müssen nicht jede meiner Bemerkungen auf die Goldwaage legen. Lolo und Nini sind auf der Veranda. Ernestine deckt schon den Tisch. Und wo ist Wedig? Ich fürchte, es wird im Abendwind zu kalt sein. Es wird gehen, Bella. Alles ist zu unserer Zufriedenheit. Ein wenig kalt ist es. Frau Bella von Butler, die Tochter der Generalin, hatte ein wenig geschlafen. Sie trug ihren Morgenrock und hüllte sich fröstelnd in ein wollenes Tuch. Sie mochte früher das hübsche, überzarte Gesicht ihrer Töchter gehabt haben. Jetzt waren die Wangen eingefallen und die Haut leicht vergilbt. Aufgebraucht von Mutterschaft und Hausfrauentum, war sie sich ihres Rechtes bewusst, kränklich zu sein und nicht mehr viel auf ihr Äußeres zu geben. Sollen wir wirklich heute Abend draußen essen? Ich fürchte, es ist zu frisch draußen, Mutter. Ich habe mir das mehr größer gedacht. Schon wieder extra Wünsche? Erst das Beefsteak, dann jetzt wohl auch noch ein extra mehr. Mutter, an seine Fantasie reicht selbst das Weltmeer nicht heran. Was der Junge manchmal so erzählt, wenn er mit uns redet. Wie oft, Ernestine, habe ich dir schon gesagt, du sollst beim Servieren nicht mit der Herrschaft sprechen. Ja, unsere Malvine hat es mit der Erziehung des Küchenmädchens genauso schwer wie wir mit unseren Kindern. Stellt euch vor, heute am hellen Mittag entschließt sich die Ernestine zu baden. Sie geht ins Meer, nackt wie ein Finger. Aber Mama! Aber seht doch! Diese kupfernen Abendwolken. Sie schwimmen wie rotglühendes Eisen auf dem Wasser. Immer wird man von ihnen erschreckt, Malvine. Sie haben eine Art, auf Naturschönheiten aufmerksam zu machen, dass man jedes Mal zusammenzuckt und glaubt, eine Wespe sitze einem mitten im Gesicht. Jetzt verlöscht alles. Schade. Ernestine, du kannst abräumen. Es reicht, Fräulein Borg. Schauen wir dem Rest des Tages nach, wie er verschwindet. Diese Lichter hinter dem Strand, wohnen dort Leute? Das dort ist das Haus des Strandwächters. Bei ihm hat sich eine merkwürdige, verwachsene Exzellenz eingemietet. Erwachsen, wolltest du sagen, Großmama? Nein, nein, Junge. Deine Mama kennt ihn auch. Es ist der Geheimrat Knospelius. Er ist irgendwas Höheres bei der Reichsbank, unterschreibt, glaube ich, das Papiergeld. So ein kleiner ist das. Unheimlich. Ernestine! Und die anderen Lichter? Das sind Fischerhäuser. Das größte gehört dem Fischer Wardein. Und dort, ja, da wohnt sie. Sie? Nun ja, sie. Die Gräfin Doralice Könejaski. Sie wohnt dort mit, nun sagen wir, ihrem Manne. Das ist doch die, die mit dem Maler. Die wohnt hier? Das ist ja schrecklich. Man kennt sich doch. Was ist dabei Schreckliches? Man hat sich gekannt, man kennt sich nicht mehr. Der Strand ist breit genug, um aneinander vorüberzugehen. Eine fremde Frau Grill, nichts weiter. Ihr Mann heißt ja wohl Hans Grill. Sind Sie wenigstens verheiratet? So sagt man, ja. Ich weiß es nicht. Sie wird das Meer nicht unrein machen, wenn sie darin badet, liebe Bella. Schrecklich. Und er soll ein ganz gewöhnlicher Mensch sein. Ach, es ist traurig. Und doch wieder in seiner Art schön, wie der alte Graf einen talentierten Maler kommen ließ, um seine Frau porträtieren zu lassen. Ja, und auf dem Schloss, da verliebten sie sich. Was können sie dafür? Und sie wollen nicht die Heimlichkeit und den Betrug. Und so treten sie hin vor den alten Grafen und sagen, wir können nicht anders. Und er, der alte Greis... Der alte Narr! Aber wer sagt Ihnen denn, dass es so war? Wer ist denn dabei gewesen? Wahrscheinlich sind nicht die beiden zu dem Alten gekommen, sondern der Alte ist zu den beiden hereingekommen und hat sie im Bett überrascht. Mutter, die Kinder. Köhne war immer ein Narr. Wenn man 30 Jahre älter ist als seine Frau, warum muss man sie dann malen lassen und den Kunstfreund spielen? Und diese Doralice... Ich kenne ihre Mutter, eine dumme Gans, die nichts zu tun hatte im Leben, als Migräne zu haben. Huch, meine Doralice ist so eigentümlich. Huch! Lassen Sie die Frau sein, was immer sie ist, liebe Malvine. Wenn Sie sie zur Heldin des Strandes machen, verdrehen Sie den Kindern den Kopf. Schrecklich, schrecklich. Ah! Da! Da sind sie, unten am Strand. Schon wieder erschrecken Sie mich, Malvine. Das ist sehr unangenehm, schon wegen der Kinder. Kinder, warum geht ihr nicht schlafen? Ihr seid doch müde. Du musst immer etwas haben, das dich quält, Bella, Kind. So warst du schon früher. Deine Mädchen haben genug Disziplin im Leibe. Sag ihnen, das ist eine Frau Grill, die nicht gekannt wird. Mama, es ist auch wegen Rolf. Die Person ist sehr hübsch. Natürlich, das musste kommen. Du bist jetzt schon auf Frau Grill eifersüchtig und dein Mann ist noch nicht mal angekommen. Ach, ihr Frauen bringt doch durch eure Eifersucht erst die Männer auf unnütze Gedanken. Wir haben eine gesellschaftliche Stellung und einen alten Namen. Du bist die Freifrau von Butler und ich bin die Generalin von Palico. Das heißt, wir sind zwei Festungen, zu denen Leute, die nicht zu uns gehören, keinen Zutritt haben. Jetzt gehen wir ruhig schlafen. Es gibt für uns keine Frau Grill. Aber diese Frau Grill war einst die Gräfin Doralice und auch einmal eine solche arme kleine Festung. Mit Kanonen auf den Mauern. Ja. Doralice hatte ihren Kopf zurückgebogen, um zu Hans hinaufzusehen. Der Mond lässt seinen Lichtweg auf dem Wasser wiegen. Die schmalen, sehr roten Linien der Lippen öffneten sich ein wenig, ließen im Mondschein für einen Augenblick das Weiß der kleinen Zähne durchschimmern. So hell beschienen war das Gesicht sehr hübsch, mit seinem kindlichen Oval, den graublauen Augen, in die das Mondlicht ein seltsam farbiges Schillern legte, und dem hellblonden Haar, an dem der Wind zauste. Das Meer ziert sich heute. Es macht sich klein und nett, um zu gefallen. Lass mich in deinen Arm laufen, Hans. Bist du müde? Ja. Diese langen, hellen Tage machen müde. Naja, viel haben wir an diesen langen, hellen Tagen nicht getan, Doralice. Im Sande gelegen. Aber gleich viel, ich hatte die Freiheit, alles Mögliche zu tun. Unerhörte Dinge. Ja, gewiss, gewiss. Möglichkeiten, das ist es, was der freie Mensch hat. Es ist gleich, ob er etwas tut oder nicht tut, aber nichts zwingt ihn, nichts schiebt ihn, nichts bindet ihn. Was er tut, tut er auf eigene Verantwortung. Oh ja, das kann müde machen. Freie Menschen und freie Liebe, das bindet nicht. Pass auf, wir bekommen noch nasse Füße. Du hast ja recht. Vielleicht macht das müde, wenn nichts einen bindet. Sieh mal da vorn. Am Haus vom Strandwächter. Geheimrat Knospelius schwenkt den Hut. Unten am Strande stand der Geheimrat Knospelius. Eine kleine, wunderlich verbogene Gestalt. Er stand so nah am Wasser, dass ein unförmlicher Schatten sich in den Wellen badete. Guten Abend. Er zog seinen Panama-Hut sehr tief ab. Das graue Haar flatterte im Winde. Er lächelte. Und das regelmäßige, bartlose Gesicht sah aus wie ein großes, bleiches Knabengesicht. Der Geheimrat lachte lautlos in sich hinein und zeigte mit einem merkwürdig langen, dünnen Finger zum Hause des Strandwächters hinauf. Oh, da gibt's wohl Streit? Ja, da drinnen ist immer reger Betrieb. Die arbeiten am Leben, bis ihnen die Augen zufallen. Sowas höre ich zu gern. Ja, ja, einen schönen Abend. Was hat er gesagt? Ach, verrückt ist er wahrscheinlich. Solche kleinen und verwachsenen Ungetüme sind gewöhnlich ein wenig verrückt. Kennst du ihn denn? Ein wenig. Ich erinnere mich, auf einer großen Gesellschaft war es. Alle waren müde und warteten auf die Wagen. Da saß plötzlich dieser kleine Mann neben mir. Seine Füße reichten nicht mal bis auf den Boden. Er sah mir ganz frech in die Augen, wie man das eigentlich nicht tut. Er sagte, es fällt mir auf, Frau Gräfin, dass jetzt, wo alle schläfrig sind, ihre Augen noch so wach sind. Warten die noch? Ich machte wohl ein dummes Gesicht und fragte, worauf glauben Sie, Herr Knospelius? Er antwortete ganz frech, nun darauf, dass was geschieht, dass was kommt. Naja, erquicklich sind Sie gerade nicht deine Erinnerungen. Was kann ich dafür? Sie kriechen mir überall nach. Ach, Hans, plötzlich steht dieser Knospelius hier am Strande. Und drüben im Bullenkrug zieht die Generalin von Palico mit der Baronin von Baudelaire und allen Kindern ein. Auf Schritt und Tritt kommt einem das alte Leben entgegen. Ich wünschte, ich läge wie in einer Hängematte. Weit im Meer und so dicht über dem Wasser, dass ich die Wellen mit der Hand greifen könnte. Da würden mir dann sicher keine Knospelius und keine Palikos begegnen. Eine warme Stube und etwas Rotwein könnten uns jetzt gut tun. Ja, gehen wir. Ich bin nass geworden und friere an meinen Füßen. Wir gehören ja doch nicht zu denen dort. Um den Hof des Wardeinschen Anwesens standen die niedrigen, strohgedeckten Häuser, der Schuppen, der Stall, der Speicher, in dem jetzt die Familie des Fischers wohnte, und das Wohnhaus, das Hans Grill gemietet hatte. Hier schien die Hitze des Tages noch eingeschlossen zu sein. Die Luft war schwer von den Gerüchen des Strohs, der an Schnüren trocknenden Fische und feuchter Netze. Man hörte durch die kleinen, geöffneten Fenster den Atem schlafender Menschen. Hier fiel von Doralice der Rausch der Weite und des Lichtes ab. Ganz jäh. Es schmerzte fast körperlich, als sie durch die Tür traten. die so niedrig war, dass Hans sich tief bücken musste. So schlüpfen wir also in unser Loch. Rotwein und Filzschuhe. Man hat so einen Wein und ein wunderschönes Weib. Das nenne ich eine köstliche Lebenslage. Nenn mich nicht Weib. Das klingt so nach Kartoffelsuppe. Weib ist doch ein schönes deutsches Wort. Aber bitte, wie du willst. Der Ton ist es doch, Alice. Weib oder nicht Weib, das ist doch egal. Aber wenn du diesen Ton hast, dann... Dann bist du plötzlich ganz weit und fremd. Dieser Ton streicht alles aus, was wir miteinander erlebt haben. Sofort wird alles kalt und fremd und peinlich. Dann setzen wir uns wieder drüben im Schloss mit dem alten Grafen zum Frühstück nieder. Ach, Hans, das ist ja Unsinn. Ich bin einfach müde. Uns fehlt eine Form. Ja, Form. Wir müssen unser Leben einteilen. Regelmäßige Beschäftigung, Haushalt, eine Alltäglichkeit müssen wir haben. Der ewige Feiertag macht uns krank. Du könntest ja wieder malen. Das werde ich auch. Glaubst du, ich werde ruhig sitzen und von deinem Geld leben? Ach was, das dumme Geld. Ich werde malen. Ich werde euch beide studieren. Ja, meine beiden Modelle. Deine beiden Modelle? Ja, dich und das Meer. Ihr beide müsst zusammen auf ein Bild. Aber du sagtest doch, dass du mich nicht malen könntest. Versuch es doch zuerst mit dem Meer. Ja, im Schloss damals konnte ich dich nicht malen. Ich war berauscht von dir und man muss doch seinem Modell einigermaßen objektiv gegenüberstehen. Stehst du mir denn jetzt objektiv gegenüber? Ja, es kommt allmählich. Und das haben wir nötig. Nüchternheit. Kartoffelsuppe. Wenn man da nur atmen kann. Bitte, wer da nicht atmen kann, darf hinaus. Keiner von uns ist gebunden. Es ist ja ganz hübsch, wenn eine Tür immer offen steht. Aber man braucht doch nicht beständig darauf hinzuweisen. Dann wird sie langweilig, die Freiheit. Aber wenn du zu dieser Tür hinausgingst, dann wäre es aus, dann hätte nichts mehr einen Sinn. Dann hätte ich keinen Sinn mehr. Dann hätte die ganze Welt keinen Sinn. Aber wir bleiben doch zusammen. Wir beide sind ja miteinander ganz allein. Das will ich meinen. Und ich werde auch dafür sorgen, dass niemand an dich herankommt. Guten Morgen, gnädige Frau. Mhm. Auch Sie schon vor Sonnenaufgang auf dem Posten? Darf ich Sie einige Schritte begleiten? Warum nicht? Geht es Ihnen wie mir? Das Schlafen scheint auch Ihnen hier nicht recht gelingen zu wollen. Doch, doch. Nur die anderen sind auch alle so früh auf. Die Bauern, die Fischersleute, die Hähne nun. Und das Meer schläft ohnehin nicht. Ja, hier ist Betrieb. Hier kann man was lernen. Denn sehen Sie, es gibt nichts Dümmeres und Sinnloseres, als die Schlaflosigkeit im Bett zu verbringen und zu warten. Aber was wir in einer schlaflosen Nacht denken und fühlen, ist ganz unnütz. Gar nicht zu brauchen, weggeworfenes Leben. Sehen Sie, es gibt Tage, da habe ich viel zu rechnen, das ist mein Beruf. Aber in diesen schlaflosen Nächten, da muss ich dann auch noch rechnen. Rechnungen, die nicht stimmen, die keinen Sinn und kein Resultat haben. Das ist doch menschenunwürdig. Ich hoffe, die Seeluft wird Ihnen gut tun, Exzellenz. Wissen Sie, ich interessiere mich sehr für die Erlebnisse anderer. Sehen Sie, die Fischer, die Kerls haben sich mit dem Meer eingelassen. Das hält in Atem, das können Sie glauben. Und dann die Weiber. Die Weiber? Sie sollten mal die Augen sehen, wenn so ein Mann oder Sohn nicht zurückgekehrt ist und die Frau dann tagelang am Strand hin und her läuft und jeden dunklen Punkt auf dem Wasser oder auf dem Strand erspäht und mit furchtbarer Aufmerksamkeit beobachtet. Das sind Augen, die ihr Handwerk verstehen. Übrigens, auch dass Sie hierher gezogen sind, hat mich sehr interessiert. Es würde mich freuen, den Herrn Maler kennenzulernen. Er scheint ein lebensvoller Herr zu sein. Sehen Sie nur, welche Farben. Die Wellen rosenrot. Draußen das graugrüne Meer. Das regt an wie eine Morgendusche oder eine Tasse Kaffee. Aber sehen Sie da vorn die Sanddüne? Überall klaffen Höhlen und Risse. Manchmal ragt morsches Holzwerk hervor. Das sind ja Knochen. Da, dort. Eine Hand. Und ein Schädel. Hübsch rosa angeleuchtet. Mein Gott. Im verfallenen Sarg dort ein ganzer Mann. Gott. Wie Sie sehen, war dies ein Friedhof. Den räumt das Meer jetzt auf. Das gefällt mir. Nach jeder Sturmnacht gucken dann all die Stillen hervor und lassen sich den Seewind um die Knochen wehen. Sehen Sie, wie kokett sie sich im Morgenrot färben. Die blühen wie die Rosen. Und dann kommt das Wasser und holt sie ab. Dann geht es auf die Reise ins Meer hinaus. Aus dem engsten und stillsten ins weiteste und lauteste hinein. Dem Tode wird hier das Muffige genommen, nicht wahr? Reden wir von etwas anderem, Herr Knospelius. Gewiss. Gewiss. Über die Nachbarn. Das gibt immer etwas her. Wie wär's mit der Generalin Palico? Die kenne ich zusammen mit ihrem Anhang. Meinetwegen, lassen Sie uns dabei zurückgehen. Eine kluge alte Frau, die Generalin. Sie fühlt sich stets verantwortlich für die Angelegenheiten anderer. Ihr Schwiegersohn, der Baron Butler, nun, der hat einen schönen blonden Schnurrbart. Wenn der nach Berlin kam, dann brauchte er viel Sekt und suchte Abenteuer. Solch ein Schnurrbart verpflichtet eben. Macht auch den christlichsten Hausvater oft unruhig. Oh, die Fischerboote kehren heim. Und sehen Sie da, kommen auch schon die Frauen herbeigeeilt. Guten Morgen, André. Moin, moin. Guten Morgen, Madeleine. Hat es sich gelohnt? Na ja, so ein bisschen schon. Die Fische. Die Fische, Dorsche und Butten. Die kleinen Brätlinge. Glänzen wie die Markstöcke. Sehen Sie nur. Ich werde jetzt frühstücken gehen, Exzellenz. Colonne, tableau, statue, mais cette grotte était, mais cette grotte. Der Tag war heiß. Die Generalin hatte die Strandkörbe auf die Düne stellen lassen. Dort saßen sie und ihre Tochter und machten Handarbeit. Fräulein Borg ruhte vor ihnen im Sande und zeichnete das Meer. Sie zeichnete immer das Meer. Lange, leicht gewellte Linien, am Horizont ein Segelboot. Faites les liaisons, mon enfant. Wedig saß neben seiner Mutter und musste aus Fenelons Télémaque vorlesen. Er selbst fühlte sich ganz hoffnungslos. Sein Feriengefühl war ihm abhandengekommen. Dieses ewig glitzernde Meer, dieser heiße Sand, der sich an die Finger hing und sie nervös machte, die Ereignislosigkeit. All das schien Wedig gewöhnlicher Alltag und machte ihn weltschmerzlich. Bon, mon cher, ça suffit. Du darfst ins Wasser gehen, wenn du willst. Keine Lust, Maman. Oft griff Frau von Butler nach dem Opernglase, um zum Strand hinabzusehen, wo Lolo und Nini auf und ab gingen. In den roten Badeanzügen, weiße Stoffkappen auf dem Kopf, sahen sie wie recht schlanke Knaben aus. Sagen Sie, Malvine, haben wir in unserer Jugend auch so ausgesehen? Ach, das ist so hübsch. Wie kleine rote Silhouetten auf einem weißen Lampenschirm. Keine Hüften. Das ist heute leider so. Sie gehen aber trotzdem ins Wasser. Auch ohne Hüften. Aber warum schwimmt jede für sich? Lolo! Lolo! Sie ist so eigensinnig. Ihr Mann wird es schwer haben mit ihr. Sie kann nicht gehorchen. Lollo, nicht zur Sandbank. Das ist viel zu weit. Wer geht denn da drüben ins Meer? Das müsste sie sein. Ach, nenne sie doch bei ihrem Namen, Mama. Grill? Mein alter Kopf kann Namen nicht mehr behalten. Und Grill, das ist doch kein Name. Sehr schick sieht sie aus. So marineblau. Lollo! Lollo! Aber sie schwimmen ja aufeinander zu. Da müssen sie sich ja treffen. Ach Gott, mein armes Kind. Setz dich wieder, Bella. Sie wird Lollo nicht gleich anstecken. Die Frau Grill ist zuerst auf der Sandbank. Lollo scheint müde, sie schwimmt langsam. Ah, die Gräfin geht ihr entgegen, sie will ihr helfen. Unerhört. Jetzt reicht sie Lollo die Hand. Schaut nur, Lollo stützt sich auf ihre Schulter. Dem setzt man sich aus, wenn man so ohne weiteres ins Meer hinausschwimmt. Bella, übertreib nicht. Die Dame hilft ihr. Soll Lollo sie erst zur Rede stellen, warum sie dem alten Grafen nicht treu geblieben ist? Danke. Danke, gnädige Frau. Ich bin das Meer nicht gewohnt. Nini, meine Schwester, ist schon wieder zurückgeschwommen. Ach, wie ihr Herz klopft. Kommen Sie, ich halte Sie ein wenig. Das ist gut. Danke. Gleich schwimmen wir gemeinsam zurück. Die Leute schauen schon. Sollen Sie. Mir macht es nichts aus. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ganz langsam. Immer geradeaus und schön nebeneinander. Nein, noch ein bisschen ausruhen. Beim Wasser nicht sehen Sie drüben an Land, macht man sich Sorgen. Es ist so bequem, zusammen mit Ihnen zu schwimmen. Gnädige Frau, ich sehe Sie jeden Abend von meinem Fenster aus im Mondschein spazieren gehen. Ach, verschlucken Sie sich nicht. Dann ist das wohl Ihr Fenster oben im Giebel. Dort, wo abends immer noch Licht ist. So, ab hier ist es flach. Wir können uns aufrichten und laufen. Lollo heiße ich. Und es war schön, mit Ihnen zu schwimmen. Darf ich? Kann man nicht doch. Danke, danke. Keine Ursache. Lollo! Gern geschehen. Lollo! Lollo, du bringst mich noch um mit deinen Geschichten. Sie hat sich von ihr küssen lassen. Die Hand habe ich ihr geküsst. Hast ihr die Hand geküsst? Warum? Diese Person ist halbnackt, keine Ärmel und dann dieses Dekolleté. Wir ehrlichen Frauen müssen doch Front machen gegen diese Damen. Bella, bitte! Und du küsst sie? Dein Bräutigam wird sich freuen. Ach Gott, ist mir übel. Ich schäme mich. Jetzt ist es aber genug, Bella. Und du, Lollo, gehst jetzt besser nach Hause ins Bett. Du bist unterkühlt und überdreht. Trink bald Rehan-Tee. Mit dem werden wir den Kuss der Gräfin Jaski wieder wegkurieren. Hopp, hopp! Du zitterst ja. Überall lag dieses heiße, grelle Licht. Es schwamm und zitterte auf dem Wasser. Es sprühte auf dem Sande, erweckte Funken auf den Kieseln. Diese Helligkeit. Ja, man kann sich vor Licht nicht mehr retten. Man möchte zu dieser Helligkeit sagen, ich will meine Ruhe. Unten am Strande gingen ganz stille Liebespaare hin. Was sollten sie sich sagen? Hier hatte immer, seit Menschengedenken, das Meer das Wort. Und wozu ihm unnütz dreinreden. Ganz still liegen. In uns da zittert und flackert es. Wie der Sonnenschein auf dem Wasser. Spürst du es? Doralice und Hans wohnten jetzt fast den ganzen Tag in einer Einsenkung der Düne. Hans saß vor seiner Staffelei und malte das Meer. Warum wirfst du den Pinsel weg, Hans? Es will und will nicht werden. Na, dann mach es anders. Machen, machen. Wo zum Teufel ist mein Talent hingekommen? Bin ich daran schuld? Schuld? Du bist in mein Leben gekommen wie ein Wunder und bist es noch? Wie soll da etwas anderes Platz haben? Aber immerfort ein Wunder zu erleben, das strengt auch an. Glaubst du, es strengt nicht an, immer den ganzen Tag ein Wunder zu sein? Ja, lass es gut sein. Ich gewöhne mich schon an dieses Wunder. Oh, wirklich? Ja, warte nur, bis wir in unserer Ordnung sind. Ach ja, eine Ordnung. Ein Häuschen, nicht wahr? Allerdings, in einem Vorort von München. Mein Atelier ist natürlich in der Stadt. Ich komme zum Mittag heim und du erwartest mich. Ja. Und was soll ich dann bitte den ganzen Vormittag allein dort machen? Allein? Was redest du? Da werden doch Menschen sein. Wir wählen uns unsere Gesellschaft. Oh, ich fürchte mich davor, Hans. Fürchten, das sollst du nicht. Aber wir können nicht immer in Einsamkeit leben. Ich will nicht, dass wir Ausnahmen sind. Wir müssen leben wie die anderen Menschen. Du wirst Frauen finden, großzügige, freidenkende Frauen. So, du musst mein Alltag sein, mein tägliches Brot. Dann erst besitze ich dich ganz. Diese Frauen kenne ich. Die tragen Reformkleider und sprechen von objektiv und subjektiv. Du willst mich nicht verstehen. Weil du deine adlige Gesellschaft verlassen hast, glaubst du, es gäbe keine Menschen mehr, die deiner würdig wären. Das ist Hochmut, Alice. Oder schämst du dich meiner? Nein, du bist mir schon recht. Nur deine Frau Grill, die vormittags ihr Hauswesen gestaltet, die will ich lieber nicht kennenlernen. Aber du musst. Wenn du mich willst, dann musst du auch Frau Grill wollen. Aber so geht es immer. Wir reden und reden und rufen uns doch nur immer etwas zu. Hey, lauf doch nicht weg, Hans. Ich muss ins Wasser. Weiß sie denn nicht, was ich leide? Dachte Hans. Er drückte seinen Strohhut tiefer in die Stirn und lief die Düne hinab an das Meer. Ins Wasser gehen. Schwimmen. Das war in solchen Augenblicken noch das Einzige, was er tun konnte. Diese Frau. Warum musste er sie so schmerzhaft begehren? Jetzt, wo er sie besaß. Habe die Ehre, gnädige Frau. Haben Sie mich aber jetzt erschreckt. Verzeihen Sie mir. Ich habe es verpasst, Ihren Mann zu begrüßen. Jetzt schwimmt er ins Sonnenlicht. Außerdem, ich muss es gestehen, ich habe Ihre letzten Worte gehört. Das Hauswesen, ja. Ich fürchte, er will sie ins Hans-Grillsche umrechnen. Ich glaube, Herr Knospelius, darüber möchte ich mit Ihnen nicht... Ja, gewiss. Aber da kommt Ihr Mann schon wieder zurück. Ist er am Ende eifersüchtig? Das Wasser wird ihm zu warm sein. Ich grüße Sie, Herr Grill. Man kann nicht genug vom Baden haben. Aber wenn das Wasser zu warm ist... 30 Tage, ja. Nur ein wenig mehr Geselligkeit wäre zu wünschen. Meine Frau und ich sind eben nicht sehr gesellig. Flitterwochen, ich weiß. Les jeunes mariés. Aber ein alter Junggeselle wie ich muss sich an die Geselligkeit halten. Die meisten suchen hier die Einsamkeit. Ich werde mir demnächst bei Ihnen aufzutauchen erlauben. Ihr Bild ist famos. Dieses Gelb des Sandes, der gelbe Batist des Kleides, das goldene Haar. Eine Sinfonie in Blond, nicht? Ja, gewiss. Ja, und dieses Grün, nicht wahr? Ich werde noch bei den Butlers im Bullenkrug reinschauen. Da kommt nämlich Besuch. Mhm. Der Verlobte der jungen Lolo soll heute eintreffen. Und ihr Vater, der Baron von Butler. Leben Sie wohl. Einen guten Tag, Herr Knospelius. Warum bist du so unfreundlich gegen den Kleinen? Was will er denn von uns? Er will sich unterhalten. Bist du eifersüchtig? Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Auf diese Lippisfigur? Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Das gibt es unter freien Menschen nicht. Eine Liebe, die ich bewachen muss? Nein, danke. Aber er ist ein Stück deiner alten Gesellschaft, die sich wieder zwischen dich und mich stellen will. Da drängt sich niemand dazwischen. Wenn ich von der kleinen Butler auf der Sandbank mal absehe. So lass sie doch. Von denen geht uns keiner mehr was an. Mach ich ja. Ich lasse sie und sie lassen mich. Wir haben keine Sorgen. Nein, wir haben keine Sorgen. Ich fürchtete schon, du würdest sagen, freie Menschen haben keine Sorgen. Schau nur das Liebespaar. Da vorne. Wie sie miteinander gehen. Wiegen sich in den Hüften, schwenken die Arme. Und sie gehen aufs Meer hinaus. Ja, so gern. Und das wollte ich auch schon mal. Na dann. Packen wir ein, gehen wir. Und gähnen dabei. Werden die Spargel auch ganz weich sein, Ernestine? Aber sicher, gnädige Frau Generalin. Und, Malvine, mein Schwiegersohn braucht Eis für seine Erdbeerbowle. Sie kennen ihn doch. Ja, Frau Generalin, alles wird sein wie immer. Bei der Mahlzeit saß der Baron von Butler zwischen seiner Schwiegermutter und seiner Frau. Er strich seinen langen, blonden Schnurrbart und schüttelte vor Behagen seine breiten Schultern. Leutnant Hilmar, Lollos Verlobter, schlank und schmalschultrig im hellen Sommeranzug, sah fast wie ein Knabe aus, allerdings wie ein auffallend hübscher Knabe. Die dunklen Augen waren sehr lebhaft. Es ging beständig in ihnen etwas vor, es sprühte zuweilen in ihnen so, dass man deutlich goldene Pünktchen über den schwarzen Sammet der Iris hinfahren sah. Als die Erdbeerbowle kam, wurde Baron Butler ganz der feine Genießer. Er zündete sich eine Havanna an, warf einen Blick auf das mondbeglänzte Meer und ließ ein jedes verständnisvoll auf sich wirken. Mondschein und Meer, Mondschein und Meer. Da kann man gefühlvoll werden. Da muss man gefühlvoll werden. Das Meer, das macht immer Eindruck. Ja. Die Unendlichkeit, ja. Die Unendlichkeit ist eben die Unendlichkeit, nicht wahr? Ach, Rolf. Komm, Lolo, wir gehen ans Meer. Ja, lieber. Und dass uns nicht wieder verfolgt wie dich. Wir verfolgen nämlich jeden Abend die Gräfin. Sag's aber keinem weiter. Ach, Rolf, es macht mir oft Sorge, dass der Hilmar so waghalsig beim Reiten ist. Hitzig ist er, ja. Er reitet gut und dann kriegt er es mit der Leidenschaft und der Unfall ist da. Ja, die Leidenschaft. Die will er seiner künftigen Frau natürlich mitteilen und darum... Von Pferden ist die Rede, Malvine, von Pferden. Wie sie da miteinander entschwinden. Er ist einfach herrlich und sie so jung. Unsere Lolo. Ich finde, der Leutnant ist... Herrlich. Was sagten Sie schon, Malvine? Er sieht aus wie der Page in diesem Lied, wo er am Brunnen auf die Königstochter wartet. Ich bin vom Stamme jener Asra, die da sterben, wenn sie lieben. Was ist das? Asra. Wer stirbt, wenn er liebt? Liebe Malvine, reden Sie solches Zeugs bloß nicht der Lolo vor. Sie neigt ohnehin zur Überspanntheit. Denk dir, Butler, die Gräfin Doralice ist hier. Sie hat Lolo einen Kuss auf den Mund gegeben. Schrecklich. Was, Rolf? Sie ist hier? Eine superbe Frau übrigens. Ja, das war eine böse Geschichte, als sie den alten Grafen Köhne verlassen hat. Gesellschaftlich kommt diese Dame nicht mehr in Betracht. Aber wir wollen nicht vergessen, dass sie unsere Lolo aus dem Wasser gefischt hat. Dafür könnte ich mich eigentlich mal bei ihr bedanken. Was? Wie bitte? Warum? Wozu willst du dich bedanken? Aus dem Wasser gefischt? Das war doch eine Selbstverständlichkeit! Ich fürchte, diese Person ist als schwere Prüfung für mich gesandt. Zähl mit. Eins, zwei, drei. Viermal. Einmal ließ ich einen flachen Kiesel achtmal über die Wellen springen. komm, lass es doch. Gehen wir ein Stück. Jetzt verstehe ich das mehr. Mal will es die Steine springen lassen, mal nicht. Mit seinem Mondschein ist es allerdings heute sehr programmmäßig. Und du, mein Schatz, erst recht. Ein Programm ist nie was Überraschendes. Willst du mich überraschen? Wozu? Nein, unsere Bräute sollen nicht Überraschungen sein, sondern hübsche Notwendigkeiten. Ich habe sie geküsst, die Gräfin. Sie hat mich gerettet. Beinahe wäre ich ertrunken. Du sprichst von ihr wie von einer Heiligen. Durchgebrannte Gräfinnen sind doch nichts besonders Heiliges. Weil sie mich rührt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie so schön und vielleicht nicht besonders gut ist. Ich glaube, wenn einer sich in sie verliebt, muss es schmerzen. Nun, wird es denn so arg sein mit dieser Schönheit? Zum Beispiel, mich zu lieben. Ist da nichts, gar nichts Schmerzhaftes dabei? Nein, gar nichts. Im Gegenteil. Wenn man dich liebt, da fühlt man sich riesig gut. Riesig vornehm. Ich werde da verlegen vor mir selber. Du, da vorne, sind Sie das? Ja, das ist sie mit ihrem Maler. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie hat dich angelächelt. Ich sie auch. Ein schönes Kindergesicht mit einem merkwürdig schicksalsvollen Mund. Das hast du gut gesagt. Es muss seltsam sein, einen schicksalsvollen Mund zu haben. Ich habe in diesem Augenblick auch einen. Küss mich jetzt und du wirst es merken. Na, hast du es gemerkt? Ja, vom Schicksal keine Spur. So? Nein, nein, warte, es ist doch anders. Dich hier vor dem Meere zu küssen, kommt mir vor wie eine kolossale Frechheit. Es ist so, als sehen alle fünf Weltteile uns zu. Das ist ein eigentümliches Gefühl. Noch einmal. Nein, nein, nein, nein, das will ich nicht. Am Sonntag saßen die Generalin und Frau von Butler in ihren Strandkörben und lasen Andachtsbücher. Zuweilen hob Frau von Butler den Blick und schaute auf den hell beschienenen Strand und auf das Meer hinab, das heute blau und golden und ruhig wie ein Teich war. Plötzlich blieben ihre Augen an zwei bunten Figürchen hängen, die dort an der gelben Dünenwand entlang gingen. Doralice im türkisfarbenen Sommerkleide unter einem roten Sonnenschirm ging sie neben dem Baron Butler. Der Baron schien lebhaft zu sprechen. Und seine ganze Gestalt, seine Art zu gehen, drückten höfliche Liebenswürdigkeiten aus. Da haben wir's. Mama, schau nur. Das ist ja... Doralice. Ja. Und was noch? Ja, dein Baron ist auch bei ihr. Lies in deinem Andachtsbuch und kümmere dich nicht um deinen Mann. Er wird sich bei ihr bedanken. Dank? Das war überhaupt nicht nötig. Er hat eine Frau, hat erwachsene Töchter und kompromittiert uns so. Was kann diese Person ihm bieten? Was will er von ihr? Nichts. Nichts. Er bedankt sich, dass sie eure Tochter gerettet hat. Außerdem kann er das Kokettieren nicht lassen. Es ist immer dieselbe Geschichte. Wenn ihr heiratet, wollt ihr hübsche Männer. Aber ein hübscher Mann konserviert sich länger als unser eins. Der bringt keine Kinder zur Welt. Er schont sich mehr. Und da dauert eben die Lust am Kokettieren länger als bei uns. Aber Mama, die Ehe ist doch heilig. Sicher, sehr. Aber unsere Männer sind es nicht. Übrigens, da unten wird es immer lebhafter. Hilma, Lolo und Knospelius umringen jetzt die Gräfin und diesen Maler. Was soll man da bloß machen, Mama? Führung behalten. Du musst die Führung behalten. Du solltest diese Dame kennenlernen. Ich glaube, das kann ich nicht. Sieh, da kommt er ja schon zurück, dein lieber Mann. Wenn so etwas Verbotenes wie diese Dame in der Nähe ist, das macht die Männer toll. Aber wenn sie sie dann halbwegs kennen, verliert das alles viel von seinem Reiz. Was schaust du mich denn so kummervoll an, Bella? Man wird ja den Gegenstand des örtlichen Unheils noch wohl besichtigen dürfen. Und was soll ich dir sagen, Bella? Es sieht gar nicht so schlimm aus, dieses Unheil. Die Gräfin ist eine reizende Person. Oh ja, eine reizende Person. Was willst du? Dauernde Peinlichkeiten, wenn man sich am Strand begegnet? Hier kann man sich ja doch nicht aus dem Wege gehen. Lesen wir heute gar keine Predigt? Gewiss, meine Liebe. Komm, so lass uns reingehen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, das seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Jesaja 51, 9-16. Ja, dieser große Künder hat eines der mächtigsten Menschheitsprogramme aufgestellt, nämlich den Himmel zu pflanzen und die Erde zu gründen. Muss es nicht gerade umgekehrt heißen? Bella Contenance, bitte. So. Schluss mit Predigen, ich hab Hunger. Und du, Wedig, verhältst dich bitte etwas andächtiger, wenn dein Vater liest. Wenn es aber doch andersherum sein muss? Es steht in der Bibel. Bei Martin Luther heißt es genauso. Und der wird wohl wissen, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Und jetzt wollen wir essen. Eine düstere Stimmung drückte auf die Anwesenden. Baron von Baudelaire musste Anstrengungen machen, um eine Art Unterhaltung in Gang zu halten. Dabei sprach er ausschließlich mit Malvene Borg. Liebes Fräulein Borg, Ihre Kenntnisse der Romanwelt in allen Ehren, aber ich verurteile den Realismus in der Literatur. Kunst soll doch erfreuen, nicht wahr? Das Leben ist doch gewiss nicht heiter genug, um einfach so abfotografiert zu werden. Verzeih mir bitte, ich ziehe mich zurück. Deine Migräne. Und das muss doch andersherum heißen. Wie soll man denn den Himmel pflanzen, da oben? Da reicht keiner hin. Dieses Mittagessen ist aufgehoben. Am Abend sehen wir uns alle wieder und spazieren im Sonnenuntergang friedlich den Strand entlang. Oh ja, dann treffen wir bestimmt die Gräfin. Wedig. Die geht um die Zeit nicht spazieren. Und wenn schon, dann wird man Führung behalten, Lolo. Das soll ein Vergnügen sein? Nicht einmal der Gräfin werden wir begegnen? Und ins Meer darf ich auch nicht. Gestern noch traf ich sie. Ich grüße, sie bleibt stehen und fragt, baden Sie auch? Und ich sage ja. Aber ich kann ihr nicht sagen, ich darf nicht in die Wellen hinein. Ich nehme nur warme Seewasserbäder. Warum darf ich denn nicht? Bin ich ein Krüppel oder was? Wedig, was ist das für ein Betragen? Er ist manchmal etwas überspannt. Er hat eine gewisse Genialität und er hat sie von dir, Schwiegersohn. Aber ich weiß nicht, woher sie alle dieses überspannte Wesen haben. Ja, vielleicht ist es das Wetter. Aber das Barometer fällt. Gott sei Dank. Hey, zeig noch wieder das Netz. Wir sind noch lange hier in der Sandbank vorbei. Man müsse etwas tun, hatte Hans Grill gesagt. Und so fuhren sie dann mit Wardan bei Nacht auf den Fischfang hinaus. Der Mond stand hoch am Himmel. Das Meer war ruhig. Nur von einem sanften, langatmigen Auf- und Abschwellen bewegt. Wie über ein gläsernes Hügelland glitt das Boot dahin. Wardein saß am Steuer und rauchte. Doralice war fest in Decke und Mantel gehüllt. Hans saß neben ihr auf der Bank. Die Ferne war von einem feinen, silbernen Lichtnebel verhangen. Aber Doralice glaubte, diese unendliche Weite zu fühlen und die dunkle Tiefe unter sich. Und beide, die Tiefe und die Weite, legten sich bedrückend auf sie. Wie etwas, das ihr den Atem nahm, das sie ängstigte und ihr die Empfindung des Verlorenseins und der Einsamkeit gab. Wie geht es? Gut, gut, ganz gut. Gib mir deine Hand. Und wir dort zu den Butten hinüber? Ja, ja, zu den Butten. Die liegen da unten im Sande. Ja, die wühlen sich da in den Sand ein und warten auf ihre Beute, die flachen Luder. Doch der Mandalo! Wie sich alle um sie her so ruhig und gewohnt bewegten, Da wich auch von Doralice das bedrückende Angstgefühl. Ja, es war köstlich zu spüren, wie sie allmählich in diese Welt wie etwas Zugehöriges aufgenommen wurde. Ein kindisches Gefühl des Stolzes, des Hochmutes machte sie froh. Zu denen zu gehören, die hier auf dem Meere zu Hause sind, die sich nicht fürchten, erschien ihr als etwas sehr Wichtiges und Großes. Wir haben das Boot ja schon voll, war sein. Tja, was das merken? Oh, düssen Funky, den kannst du nicht verkaufen. Doralice wusste nicht, wie lange sie so gefahren waren. Aber als sie die Augen öffnete, stand ein weißer Schein am Horizont und ein graues Dämmern lag über dem Wasser. Ein stärkeres Wehen ließ sie frösteln. Alles Behagen war plötzlich hin. Das graue Dämmern machte das Meer und den Himmel streng und nüchtern. In den Körben flüsterten und schnalzten fette, blanke Fischleiber. Hans stand im Boot, hielt einen großen Dorsch an den Kiemen, wog ihn und lachte ihn an. Wie gewaltsam das alles war. Welch ein starkes, rücksichtsloses Leben. Die Boote lagen nun nah beieinander. Leicht und gewandt über den Bootsrand balancierend, sprang Hilma herüber und stand neben Doralice. Ein Morgenbesuch. Was haben Sie nur für große Dorsche gefangen? Das war ja ein gesegneter Zug. Das hat wohl die gnädige Frau etwas angegriffen. Es hat mich eher schläfrig gemacht. Ja, die große Natur macht uns trunken und schläfrig. Trunken? Ja, vorhin. Da war der Trieb in mir so stark, dass ich auf die Spitze des Bootes stieg und dort frei balancierte. Ja, ja. Wenn der Herr bei solchen Faxen ins Wasser fällt, wer anders muss ihn rausholen als wir? Da hat er wohl recht, aber dennoch habe ich es tun müssen. Ja, man möchte gern dabei sein. Dazugehören. Grüß, Doralice. Mein Gott, was für eine Nacht. Herrlich, einfach herrlich. Sie scheinen auch zu frieren, Herr Baron. Zu Hause machen wir uns gleich einen Tee, der wird uns gut. Trinken Sie eine Tasse mit uns? Oh, gewiss. Gern. Nicht wahr, Schatz? Du machst uns doch Tee. Das Hauswesen, nicht wahr, Hans? Gewiss, ich mache uns den Tee. Das Boot stieß auf den Strand und man begann auszusteigen. Hans nahm Doralice auf den Arm und trug sie ans Land. Von den Dünen aber schossen mit flatternden Tüchern und Röcken wie gierige Möwen die Fischerfrauen auf die Boote zu. Wellen von Eduard von Kaiserling. Hörspielbearbeitung Peter Steinbach. Die Rollen und ihre Darsteller: Doralice, Effi Rabsilber. Hans Grill, Peter Davor. Knospelius, Ernst Jacobi. Generalin von Palico, Ingrid André. Fräulein Malvine Borg, Therese Dürrenberger. Frau von Butler, Julia Jäger. Baron von Butler, Helmut Zierl. Lollo, Kathleen Morgeneier. Leutnant Hilmar von Hamm, Tristan Pütter. Sowie Johanna Bergmann, Georg Büren, Camilla Rentschke, Daniel Rotaug. Und als Erzähler Hans Krämer. Musik Henrik Albrecht. Technische Realisation Gertrud Melcher und Sebastian Nohl. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Georg Büren.